Warum denkst du, nennen wir dich so? Warum bist du die Bitch der Disco? Warum gibst du Arsch wie Hitshows? Warum bist du ne Bitch wie Cisco? Warum glaubst du, nennen wir dich so? Warum bist du die Bitch der Disco? Warum gibst du Arsch wie Hitshows? Warum bist du ne Bitch wie Cisco? Unsere Liebe war nicht all for life. Du bist Talkshow-reif. Ich bitte dich, du gibst auf meinen Worten Scheiß. Von mir aus sei noch so nice. Doch jeder weiß, du bist schon so weit, dass du jeden ranlässt, der ein Mike halten kann. Und du greifst statt dem Mike halten Schwanz. Du bist nichts, wirst nichts. Du Mist, Bitch, wirfst dich an jeden Hals in Tier, Bitch. Hör mir bitte zu, ich hab ne nette Crew. Und jeder hatte dich und denkt von sich, er ficke gut. Bitte, Boo, du machst dich lächerlich. Jeder weiß, wie du bist, nennt dich Bitch, also mecker nicht. Etwa nicht, du willst die Typen am Set. Führst dich auf wie ne Ho und willst dafür Respekt. Ich kenn noch so Perlen wie dich. Du siehst gut aus, kommst zu meinen Shows, Bros, wo ernähren wir dich? Wenn du out bist, entfernen wir dich. Ruf ruhig durch, wenn du willst, dann verscherben wir dich. Warum denkst du, nennen wir dich so? Warum bist du die Bitch der Disco? Warum gibst du Arsch wie Hitshows? Warum bist du ne Bitch wie Cisco? Warum glaubst du, nennen wir dich so? Warum bist du die Bitch der Disco? Warum gibst du Arsch wie Hitshows? Warum bist du ne Bitch wie Cisco? Am besten nach deinen Mädels. Ich hab gleich Zeit, dann geht's vom Backstage zu dem Mercedes. Ab zur Aftershow Party im Club, ich in Kanis in Schmuck. Die Hühner kichern und die Ladies gucken panisch verdutzt, ich komm. Und mir gehört der Club in Sekunden. Der DJ fängt an, meine Maxi zu pumpen. Augen auf, sonst ist deine Babsi verschwunden. Bruder, nimm sie mit und mach sie betrunken. Am nächsten Morgen machst du's nochmal paar Runden. Kurz Pause und nochmal paar Stunden. Baby, glaub mir, ich bin der Letzte, der Frauen nicht respektiert. Big Air Joe ist jederzeit fair zu dir. Und glaub bitte nicht, dass dieser Track ein Witz ist. Ich mein's wie Jeroen, not the sisters, but the bitches. Mini-Rock, Beine, Lippenstift, machen keine Bitch. Du beneidest mich, sie kommt zu mir, ich fighte nicht. Vielleicht liegt's daran, dass bei meinen Raps der Boden brennt. Vielleicht auch daran, dass ich jemanden kenn, der Moses kennt. Warum denkst du, nennen wir dich so? Warum bist du die Bitch der Disco? Warum gibst du Arsch wie Hitshows? Warum bist du ne Bitch wie Cisco? Warum glaubst du, nennen wir dich so? Warum bist du die Bitch der Disco? Warum gibst du Arsch wie Hitshows? Warum bist du ne Bitch wie Cisco? Go back, way back, way back, back into time.